Erster Gott gibt uns große Versprechen. Wir wollen unseren Körper und unseren Geist sauber halten. Wir wollen Gott ehren und gut leben. Zweiter, bitte öffnet eure Herzen für uns. Wir haben niemandem wehgetan. Wir haben niemanden kaputt gemacht oder betrogen. Dritter, ich sage das nicht, um euch zu bestrafen. Ihr seid uns sehr wichtig. Wir bleiben bei euch im Leben und im Tod. Vierter, ich vertraue euch sehr. Ich bin stolz auf euch. Ich habe viel Trost und große Freude trotz aller Probleme. Fünfter, in Makedonien hatten wir keine Ruhe. Überall gab es Probleme. Draußen gab es Streit und drinnen hatten wir Angst. Sechster, aber Gott tröstet traurige Menschen. Er tröstete uns, als Titus zu uns kam. Siebter, nicht nur Titus kam zu uns. Er erzählte uns auch von euch. Ihr wolltet uns sehen und wart traurig. Das machte mich sehr froh. Achter, mein Brief hat euch traurig gemacht. Zuerst tat mir das leid. Aber jetzt bereue ich es nicht mehr. Die Traurigkeit war nur kurz. Neunter, jetzt freue ich mich. Ihr wart traurig und habt euer Leben geändert. Das war Gottes Plan für euch. So haben wir euch nicht geschadet. Zehnter, Traurigkeit von Gott führt zur Rettung. Das bereut man nie. Aber die Traurigkeit der Welt führt zum Tod. Elfter, eure Traurigkeit hat viel Gutes bewirkt. Ihr seid jetzt ernsthaft und wollt alles richtig machen. Ihr habt gezeigt, dass ihr unschuldig seid. Zwölfter, ich schrieb den Brief nicht wegen des Täters. Ich schrieb ihn auch nicht wegen des Opfers. Ich wollte eure Liebe zu uns zeigen. Dreizehnter, das hat uns sehr getröstet. Wir haben uns besonders über die Freude von Titus gefreut. Ihr habt ihm sehr geholfen. Vierzehnter, ich habe Titus viel Gutes über euch erzählt. Das war nicht gelogen. Alles war die Wahrheit. Fünfzehnter, Titus liebt euch jetzt noch mehr. Er denkt an euren Gehorsam. Ihr habt ihn mit viel Respekt empfangen. Sechzehnter, ich bin sehr froh. Ich kann mich in allem auf euch verlassen.